Stopp! 1, 2, 3, 4. Du bist total hässlich, so ober mega hässlich. Du bist gar nicht dufte, du weißt nicht wie ich schufte. Ich haue deine Mama mit dem Vorschlaghammer. Danach bist auch du dran, weil ich mich nicht mehr halten kann. Ich häng dich an der Decke auf mit dem rosa Gartenschlauch. Hier steigt gleich ne Party und du verpasst sie, weil du hier nur rumhängst und an rohes Hack versteckst. Heute Abend gibt es Fisch, denn wir feiern chronisch. Ey, yo, was gibt hier? Komm, wir trinken noch ein Bier. Pack den Peter schnell am Kopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Dein Haushalt checkst du nicht, alle lassen dich im Stich. Dreh mal nicht so stark am Knopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Denn es ist noch kalt im Dorf. Denn es ist noch kalt im Dorf. Ich bin nicht Günther Jauch, weil ich nicht Zigaretten rauch, ja? Ey, man, stell dich hier auf das Gleis und ess noch schnell ein Eis. Denn wenn der Zug kommt und dich überfährt, dann bist du tot meist. Außer der Zug entgleist, weil der Dieter auf dem Fahrer scheißt und ihn den Steuerknüppel entreißt und dann in sein Brot beißt. Du weißt, was das heißt, der Dieter ist halt übel dreist und du nix weißt, weil du bist halt nur Zeist, Zeist, Zeist. Ich bin der heilige Geist, der alle Omas vereist und dann schnell nach Vietnam reist, wo du mir nicht hinterereist. Dam, da, dam, dam, dam, boom, tschak, boom, boom, ja. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Wenn du mich was fragst, dann sag ich nur nö und mach's wie Benjamin Blümchen und sag einfach törö, ja. Das ist fast so schlimm wie im Date mit dem Glüh, weil wie der Bayer sagt, es ist nicht schön. Absolute Katastrophe, das Hackfleisch ist in der Hose. Ich schenk dir Kloß mit Soße und trink dann Bier aus der Dose. Ey, yo, was gibt hier? Komm, wir trinken noch ein Bier. Pack den Peter schnell am Kopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Dein Haushalt checkst du nicht, alle lassen dich im Stich. Dreh mal nicht so stark am Knopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Denn es ist noch kalt im Dorf. Denn es ist noch kalt im Dorf. Ey, warum kommt die keine Musik? 1, 2, boom, boom, riggede ding dong. Mach das Ganze auf, wenn ich zu deiner Oma an die Tür komm. Tür komm. Sie sagt, sie wär die Mutter deiner Mutti. Meine Antwort war Knocke, ich find sie richtig tutti. Sie fand mich nett, bot mir Kekse an. Ich lehnte ab, weil ich die nicht essen kann. Dann dreht ich sie um, oh ja. Okay, die Wirbelsäule krumm, na klar, klar. Nahm die Splitter in der Vase. Stoch sie in ihre Nase. Anschließend lag sie tot am Boden. Greif mir gelassen an die Hoden. Sie lag zerstückelt bis zum Kinn. Für die Polizei ergab diese Tat keinen Sinn. Am nächsten Tag esse ich ein Frühstücksei. Chris und Dodi sind auch dabei. Ey, yo, was gibt hier? Komm, wir trinken noch ein Bier. Pack den Peter schnell am Kopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Dein Haushalt checkst du nicht, alle lassen dich im Stich. Dreh mal nicht so stark am Knopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Ey, yo, was gibt hier? Komm, wir trinken noch ein Bier. Pack den Peter schnell am Kopf, denn es ist noch kalt im Dorf. Dein Haushalt checkst du nicht, alle lassen dich im Stich. Dreh mal nicht so stark am Knopf, denn es ist noch kalt im Dorf. La la la la la. La, denn es ist noch kalt im Dorf. La la la la la la la la. Denn es ist noch kalt im Dorf.